Hallo, Ahoi und Servus zusammen. Mein Name ist der Stimmbär. Und ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Audiomachwerk Ihnen gefällt. Denn ich habe mir doch nicht umsonst den Arsch aufgerissen. Also viel Spaß dabei, mit freundlichem Gruß, euer Stimmbär.